und Stolz. Echtes Skizzetat wie Eichenholz. Echtes Skelett, die gehen zum Fußball und singen oft an radikale Lieder. Durstiges Skelett, so wie wir. Durstiges Skelett trinken deutsches Bier. Durstiges Skelett, so wie wir. Durstiges Skelett trinken deutsches Bier. Echtes Skelett wollen nur das eine. Sie wollen den Release zwischen ihre Beine. Echtes Skelett gehen auf Konzerte und sie hoffen ständig auf alte Werte. Durstige Skelett, so wie wir. Durstige Skelett trinken deutsches Bier. Durstige Skelett, so wie wir. Durstige Skelett trinken deutsches Bier. Das war's!